Wir wollen jetzt zurück in die Traumfabrik gucken, nach Hollywood, nach L.A. Dort ist es nämlich auch Zeit, Bilanz zu ziehen. Und das überlassen wir unserem Korrespondenten in Los Angeles, Wolfgang Stuflesser, mit dem Hollywood-Jahr 2016. Was sich in einem Jahr alles ändern kann. Am Anfang des Jahres hat ein Hashtag die Diskussion in Hollywood bestimmt. Oscars so white. Unter diesem Schlagwort machten sich viele aus der Branche auf Twitter Luft, weil die Oscar Academy das zweite Mal in Folge nur weiße Schauspielerinnen und Schauspieler für den wichtigsten Filmpreis der Welt nominiert hatte. Da half es auch nichts, dass der schwarze Komiker Chris Rock die Verleihung moderierte und dabei die Academy, in der viele weiße ältere Männer sitzen, kräftig auf die Schippe nahm. If they nominated host, I wouldn't even get this job. Wenn der Moderator nominiert würde, hätte er den Job gar nicht bekommen, sagte Rock. Die Academy-Präsidentin Cheryl Boone Isaacs, selbst eine schwarze Frau, hat nun viele Vertreter anderer Ethnien und mehr Frauen in den Verband der Filmschaffenden berufen. Seit der Oscar-So-White-Debatte hört man aber auch aus vielen Hollywood-Studios, dass Projekte von schwarzen Drehbuchautoren oder mit schwarzen Schauspielern kräftig angeschoben wurden, um sie noch dieses Jahr in die Kinos zu bringen. Und tatsächlich gab es einige herausragende Produktionen. Moonlight zum Beispiel, die Geschichte eines schwarzen, schwulen jungen Mannes, erzählt in drei Kapiteln, in denen er jeweils von einem anderen Darsteller verkörpert wird. At some point you gotta decide for yourself who you're gonna be. Let nobody make that decision for you. Oder Fences, die Verfilmung eines preisgekrönten Theaterstücks über einen schwarzen Arbeiter in den 50er Jahren. Denzel Washington übernahm Regie und Hauptrolle. Er ist ebenso für einen Golden Globe nominiert wie Viola Davis, die im Film seine Frau spielt. It's not easy for me to admit that I've been standing in the same place for 18 years. Well, I've been standing with you. I gave 18 years of my life to stand in the same spot as you. Und dann gab es noch die Debatte über Birth of a Nation. Der Film des schwarzen Regisseurs und Hauptdarstellers Nate Parker galt vielen schon als sicherer Oscar-Kandidat. Doch dann wurde bekannt, dass sich Parker und sein Drehbuchpartner Gene McGinnis-Celestin als Studenten wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht verantworten mussten. Parker wurde freigesprochen, Celestin erst für schuldig befunden und dann in einem Berufungsverfahren ebenfalls freigesprochen. Die Klägerin, eine Weiße, wollte nicht noch einmal vor Gericht aussagen. Jahre später nahm sie sich das Leben. Und nun diskutierten amerikanische Filmkritiker, ob die Geschichte den Film und seinen Wert in Frage stellt. Michael Arsenault vom Popkulturmagazin Complex sagte beim Radiosender NPR: I've made the choice that I can't monetarily support that film. Ich kann den Film im Moment nicht unterstützen. Ich weiß nicht, ob ich ihn mir je ansehen werde. Kann sein, dass er großartig ist. Viele schreckliche Menschen haben große Kunst gemacht und sind davongekommen. Aber ich finde, wir sollten damit aufhören. I don't want to continue what I feel is a bad pattern. An der Kinokasse war das Jahr 2016 wieder fest in der Hand der Superhelden und Comicfiguren. Captain America und die Avengers, Batman vs. Superman, Suicide Squad, Deadpool. Mal sind sie tugendhaft und jugendfrei, mal mit einem schmutzigen Spruch auf den Lippen unterwegs. Aber auf alle Fälle aus den amerikanischen Multiplexen im Moment nicht wegzudenken. Akzeptieren wir keine Grenzen, sind wir nicht besser als die Bösen. Da bin ich anderer Meinung. Manchmal würde ich dir gerne deine perfekten Zähne ausschlagen. Besonders erfolgreich ist dabei Disney. Zum Konzern gehören inzwischen nicht nur die Marvel-Comics mit den Avengers, sondern auch Pixar mit seinem Nemo-Nachfolger Findet Dory und natürlich Star Wars, dieses Jahr mit Rogue One, dem ersten Film, dessen Geschichte zeitlich zwischen den alten Filmen spielt, mit einer ethnisch bunten Besetzung und einer starken Felicity Jones als Hauptfigur Jyn Erso. Wir haben Hoffnung. Rebellion entsteht aus Hoffnung. Gegen Disneys Marktmacht haben es die anderen Studios im Moment schwer, sagt Brent Lang, Filmjournalist bei der Fachzeitschrift Variety. In der aktuellen Filmbranche geht es ums Haben oder Nichthaben und Disneys Marktanteil liegt derzeit bei rund 30%. Sie hatten eine ganze Reihe von Filmen, die mehr als $1 Milliarde eingespielt haben. Gegen Disney als Konkurrenz kommen andere Studios wie Paramount richtig ins Trudeln. Erstmal aber steht nun für Hollywood die sogenannte Award-Season an, also die gut 8 Wochen, in denen alle wichtigen Filmpreise vergeben werden. Und nach den Entwicklungen des Jahres 2016 deutet viel darauf hin, dass Oscars so white Geschichte ist und die Preise diesmal bunter ausfallen als im Vorjahr. Aus Los Angeles berichtete Wolfgang Stuflesser. Und mitgehört hat Anna Wollner als Filmkritikerin auch regelmäßig Gast hier in Vollbild. Jetzt ist sie auch bei uns im Studio. Hallo Anna. Hallo. Im Bericht war eben ja von vielen Dingen die Rede, aber vor allem eben auch von den Superhelden und den Comicfiguren, die dich begleitet haben, auch im Jahr 2016 mannigfaltig. Wie erfreut warst du über diese Entwicklung? Tatsächlich mal so. Es ist aber im Jahr 2016 eigentlich an der Superhelden-Comics-Verfilmungsmüdigkeit eingetreten. Ich glaube auch bei allen. Keiner hat mehr so richtig Lust auf was da noch kommt und es kommt ja noch viel. Das ist ja durchgeplant bis gefühlt ins Jahr 2030. Aber wenn man sich diese Filme mal anguckt, dann schwanken die extrem in der Qualität. Wir haben Ausreißerfilme, mit denen keiner gerechnet hat, wie zum Beispiel Deadpool, der einer der erfolgreichsten Filme ist, die nicht animiert sind, denn die Animationsfilme liegen in diesem Jahr ganz weit vorne. Und da ist Ryan Reynolds so ein bisschen aus der Versenkung wieder aufgetaucht, ein Schauspieler, den viele schon abgeschrieben hatten, der eher Sexiest Man Alive 1800 irgendwas war, als ein Schauspieler, der tatsächlich in qualitativ guten Filmen mitgemacht hat. Green Lantern, ein absoluter Flop. Und mit Deadpool hat das Studio etwas gewagt, was sonst keiner gemacht hat. Es ist eine R-rated Comic-Verfilmung ab 18, also beziehungsweise ab 16 in Amerika. Man hat hier die Zielgruppe eigentlich von vornherein ausgeschlossen und dieser Film ist trotzdem durchgestartet. Auf der anderen Seite, als Gegenbeispiel, Filme, mit denen ich absolut unglücklich war, ist eigentlich alles aus dem DC-Universum. Batman vs. Superman und Suicide Squad, die dann wieder zeigen, dass DC einfach nicht Marvel ist, dass Warner nicht Disney ist. Du bist ja auch die Frau, der die Stars vertrauen und auch deshalb bist du hier, weil du fast genauso lange in Hotelzimmern sitzt wie in Kinos. Was das Jahr 2016 angeht, war das ein gutes Jahr für die Stars, trotz, sagen wir mal, Trennung von Angelina und Brad Pitt? Es war, ja, mal so. Also Leonardo DiCaprio hat endlich seinen Oscar. Mich hat so ein bisschen das Durchhaltevermögen der Stars überrascht, allen voran Julianne Moore, wo ich kurz dachte, ich muss im Interview die letzte Ölung sprechen. Don't touch me. I'm so sorry. It's just a virus. Since Friday, it won't go. Ja, auf der Berlinale dieses Jahr war sie vollkommen krank und hat uns, glaube ich, alle angesteckt. Denn auch wir lagen ja nach der Berlinale mindestens zwei Wochen krank im Bett mit dem Julianne Moore-Virus infiziert. Ich musste wirklich lange überlegen, Begegnungen mir hervorzurufen, die mich nachhaltig beeindruckt haben. Eine davon ist definitiv Cate Blanchett, weil sie eine Frau ist, die einfach erstmal einen Kilometer Aura vor sich herträgt. Bevor die einen Raum betritt, merkt man eigentlich schon, dass sie den Flur schon betreten hat. Die Tür geht auf und man sitzt auf einmal ganz aufmerksam da und sie kommt wirklich hereingeschwebt, lässt sich zurückfallen aufs Sofa und fängt dann an, mit dieser rauchigen Stimme zu erzählen und erzählt nichts Belangloses, sondern absolut kluge Dinge. I don't have a Facebook page, I don't have a Twitter account, I'm not on Instagram. I've got four children, I run a theatre company. I'm lucky enough to do work that interests me and I mean the rest is a high class problem. Ja, sie lässt sich überhaupt nicht davon beeinflussen, dass sie einfach in dieser Blase Hollywood arbeitet, ja noch nicht mal lebt in Australien, mit ihrem Mann und ihren Kindern erfolgreich ein Theater leitet. Aber Cate Blanchett ist für mich tatsächlich noch eine der wenigen Schauspielerinnen, die das Wort Star wirklich verdient hat. Wirkt sehr geerdet. Jetzt müssen wir dich natürlich auch nach dem Negativbeispiel fragen. Auch da gibt es tatsächlich so ein paar, die doch so ein bisschen an ihrem Image gekratzt haben. Alicia Vikander zum Beispiel, dieses Jahr ausgezeichnet mit einem Oscar, ist eine Schauspielerin, die so ein bisschen für mich dafür steht, wie Hollywood einen auch versauen kann. Sie war vor ein paar Jahren Shootingstar auf der Berlinale, hat wirklich tolle Filme gemacht, war für The Danish Girl dieses Jahr nominiert und hat ihn auch bekommen. Ich hab sie in den letzten Jahren mehrfach getroffen und eine Geschichte, die mir da wirklich in Erinnerung geblieben ist, wie sie am 10. Dezember im letzten Jahr von ihrer Golden Globe Nominierung erfahren hat, eine halbe Stunde, nachdem ich sie interviewt habe und ich traf sie zufällig im Ritz-Carlton in Berlin. Sie stand in der Lobby und zitterte und ich bin dann zu ihr hin und habe ihr gratuliert und sie guckt mich an mit Tränen in den Augen und meinte, sie müsste jetzt erstmal ihre Mutter anrufen. Also wirklich ein Zeichen dafür, dass auch sowas an Schauspielern nicht einfach nur abperlt und die weitermachen, usual as business. Ich habe sie dieses Jahr noch 2-3 Mal treffen dürfen und beim zweiten Mal war sie schon so, ja, es ist alles toll, der Film, in dem sie mitgespielt hat, erzählt nicht mehr wirklich viel und dann beim dritten Mal hat sie eigentlich gar nichts mehr gesagt, wirklich nur noch so leere Phrasen, die ihr von irgendwelchen PR-Managern eingetrichtert worden sind. Das ist so ein bisschen einfach schade, weil diese Frau einfach mal so nett und sympathisch war. Ein anderer Regisseur, muss ich an dieser Stelle sagen, mit dem ich am liebsten das Interview abgebrochen und nach vorne auf den Flur mit Fäusten ausgekämpft hätte, war Nicholas Winding Refn zu The Neon Demon, ein Regisseur, der mit seiner Eitelkeit und Bräsiertheit mich so aufgeregt hat, dass ich mich eigentlich über diesen Ton noch immer aufrege. I think everyone has vanity. Everyone goes to the gym to have vanity. Part of the neon demon is the celebration of narcissism as a quality. Creativity is very much about accepting all those part of you that is one of the reasons why you do create. Narcissism, vanity, ego. The bigger they are, the more interesting it becomes. Und das Ego dieses Regisseurs hat wirklich tatsächlich fast nicht durch die Tür gepasst. Wir finden aber schön, dass du dich diesem Trauma trotzdem nochmal hast. Anna Wollner mit ihrem persönlichen Rückblick auf das Jahr 2016. Und gleich werden wir nochmal aufs große Ganze schauen mit Anke Lewicke und Christoph Kröner.